Themen ins Deckchen, Leben gestalten, Herzlich willkommen bei Grüß Gott, dem Podcast von ERF Medien Österreich. Christian Veits begleitet Sie durch diese Ausgabe. Mein Gesprächspartner ist der Bibelexperte Peter Rettinger. Mit ihm spreche ich über Grundfragen des christlichen Glaubens. Wie weise wir sind, das wird eben an unserem Umgang mit der Zeit deutlich. Die Zeit, sie ist vor allem eines. Flüchtig. Die Zeit läuft und wir können sie nicht aufhalten. Aber wir können etwas aus und mit unserer Zeit machen. Peter Rettinger hat es gerade angedeutet, der Umgang mit der Zeit, die wir hier auf Erden geschenkt bekommen haben, wie wir die Zeit nützen und wem wir sie schenken, das sollte wohl überlegt sein. Und hier an dieser Stelle kommt Gott ins Spiel. Denn er ist es letztlich, der unserem Denken und Handeln einen Sinn gibt, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und da kommen wir zu dieser göttlichen Weisheit, von der Peter Rettinger gerade vorhin gesprochen hat. Wie weise wir sind, das wird an unserem Umgang mit der Zeit deutlich. Kauft die Zeit aus, das ist denn auch das Thema in der heutigen Ausgabe von Grüß Gott, Untertitel Sorgfältig Christsein. Und dazu begrüßt Sie herzlich Christian Veit. Mit dabei auch wieder Peter Rettinger. Er ist Journalist, Pädagoge und Bibellehrer, er leitet Seminare und Freizeiten und ist außerdem ein gefragter Redner. Wie Gott sinnvollen Zeitvertreib definiert und was das auch mit unseren Mitmenschen zu tun hat, dazu wirft Peter Rettinger auch heute wieder einen bzw. mehrere Blicke in die Bibel. Zur heutigen Ausgabe von Grüß Gott begrüße ich wieder Herrn Peter Rettinger im Studio. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir werden uns heute dem Thema widmen, kauf die Zeit aus, so heißt es. Sorgfältig Christ sein, so haben wir das Unterthema genannt. Kauf die Zeit aus, Herr Rettinger, da bin ich an Ausverkauf erinnert. Also gerade jetzt, wo Weihnachten vorbei ist, der Ausverkauf danach, wo man alles weghaben will, was zu Weihnachten nicht verkauft worden ist, da bekommt man eben die Konsumgüter zu Schleuderpreisen nachgeschmissen. Gibt es die Zeit auch als Schleuderware? Also kurz und bündig würde ich zweierlei antworten. Erstens, ist die Zeit kein Konsumgut, obwohl sie in unserer westlichen Welt dazu gemacht wird. Und zweitens ist die Zeit, gerade auch wenn sie als Konsumgut verstanden wird, eher Mangelware als Schleuderware. Wir bekommen die Zeit nirgendwo nachgeschmissen, eher stiehlt man sie uns. Oder manchmal müssen wir sie uns mühsam nehmen. Von Paulus, vom Apostel Paulus stammt ja dieses Zitat, dieser Slogan, kauft die Zeit aus. Er scheint dann damit aber offensichtlich etwas anderes gemeint zu haben. Ja genau, und deshalb haben wir ja auch im Thema dieser Sendung noch den Zusatz, sorgfältig Christ sein. Eine zentrale Aussage im 5. Kapitel des Epheserbriefs. Da stammt auch dieser Slogan, kauft die Zeit aus. Eine zentrale Aussage da lautet, auch ihr, er spricht die Christen in Ephesus an, ihr gehörtet einst zur Finsternis, ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Paulus wendet sich also an Menschen, die eine entscheidende Wendung in ihrem Leben erfahren haben. Er spricht zu Erleuchteten, unter Anführungszeichen. Er gebraucht dieses Bild vom Licht. Und er macht deutlich, dass als Christ leben heißt bewusst leben. Nicht gedankenlos leben, sondern bewusst leben. Und dann schreibt er eben, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und das Wort für sorgfältig, das da im Griechischen verwendet wird, ist ein interessantes Wort, weil wir das auch im Deutschen kennen, akribos. Sorgfältig, gewissenhaft, genau. Wir kennen das als akribisch auf etwas achten. Wir sollen akribisch mit großer Sorgfalt auf unsere Lebensweise, auf unseren Lebensstil achten, nicht gedankenlos, besinnungslos, also ohne uns zu besinnen, leben oder rücksichtslos, teilnahmslos leben, sondern achtsam, aufmerksam. im Wort Sorgfalt oder in diesem Begriff, da steckt ja irgendwo auch der Begriff Sorge drin. Das erinnert ein bisschen an Sorgenfalten. Ist das Zufall? Naja, es ist wahrscheinlich kein Zufall. Sprachgeschichtlich, die Sorge hat schon vom Althochdeutschen her zwei Hauptbedeutungen. Einmal die Unruhe, die Angst, den quälenden Gedanken und damit auch Ursache für Sorgenfalten. Aber auf der anderen Seite auch Bemühung um Abhilfe, also Fürsorge, da steckt es zum Beispiel drin, oder Sorgfalt, sorgfältig etwas tun. Es ist so diese Spannung zwischen Sorgen um etwas und Sorgen für etwas. Sorgen um etwas bedeutet, das Leben hat mich in der Hand, nötigt mich zu bewussten Handeln, mir eben Sorgen zu machen. Auch interessant, ich mache mir Sorgen. Ja, also das ist auch etwas, das ich mache. Aber die Angst ist der treibende Motor, der mich dazu veranlasst, mir Sorgen zu machen. Und das Ziel ist die Selbsterhaltung. Beim Sorgen für etwas oder für jemanden, da nehme ich das Leben in die Hand. Ich handle bewusst. Und der Antrieb ist nicht die Angst, sondern die Weisheit und die Liebe. Und das Ziel ist nicht die Selbsterhaltung, sondern die Entfaltung von Gottes Willen. Wir sollten also als Weise unser Leben führen. Aber ich vermute natürlich eher, dass es eine Minderheit ist. Also Weise ist nicht besonders gängig in unserem Sprachgebrauch, in unserem Sprachschatz drin. Ja, man eher bezeichnet sich selbst nicht unbedingt als Weise. Genau, das ist das eine. Also man möchte eher klug sein, dass die Weisheit kommt da weniger oft vor. Bei Weisheit oder bei Weisen denken wir eher an herausragende Menschen, so Geistesgrößen, also ältere Menschen vor allem, die besonders klug sind, die aber auch besondere Einsichten haben. Mutet uns Paulus da nicht einiges zu oder zu viel zu, wenn wir als Weise unser Leben führen sollen? Ja, wenn wir an solche herausragenden, klugen Köpfe denken, Philosophen oder die Wirtschaftsweisen werden auch immer wieder einmal zitiert in den Medien, der Rat der Weisen, der zusammenkommt, um irgendein Problem zu lösen. Also wenn wir an solche Menschen denken, dann sicher, weil da fühlen wir uns irgendwie völlig überfordert. Aber von der Bibel her und wie in der Bibel Weisheit verstanden wird, da gibt es ein ganz entscheidendes Kriterium für Weisheit, das nur bedingt mit Klugheit oder mit sehr viel Wissen zu tun hat. In den Sprüchen im Alten Testament heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Hier wird also wie an vielen anderen Stellen übrigens im Alten Testament Weisheit und Einsicht parallel gesetzt. Und deshalb lautet ja auch die Aufforderung an uns, seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Es geht um Einsicht, es geht um Einblick, etwas einzusehen. Weise leben heißt also nach Gott und nach seinem Willen fragen und Einsicht, Einblick in seine Absichten gewinnen. Wenn Sie sagen, nach seinem Willen zu fragen, was ist einem Christen von Gott her aufgetragen, dass er tun soll? Ja, da könnte man natürlich sehr viel dazu sagen. Man könnte sich die ganze Bibel durchlesen. Vielleicht kann ich es ein bisschen bündeln und es unter Anführungszeichen trinitarisch beantworten, also von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist her. Gott, der Vater, er hat uns seinen Willen offenbart und dieser Wille ist auch teilweise festgeschrieben worden. Den kann ich kennenlernen, zum Beispiel im Lesen der Bibel und entsprechend anwenden. Der Prophet Micha hat einmal gesagt, der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Die 10 Gebote könnte man da zum Beispiel anführen, die ja auch das Volk Israel schon in schriftlicher Form gehabt hat. Gott will eben, dass der Feiertag geheiligt wird. Gott will das Leben erhalten und nicht vernichtet wird. Gott will, dass Besitz gewahrt wird, dass die Wahrheit gesagt wird und so weiter. Also da haben wir den Willen Gottes in klarer schriftlicher Form vor uns. Der Sohn, da würde ich jetzt sagen, da haben wir den demonstrierten Willen Gottes. Ich denke an diesen Ausspruch von Maria, die sagt, was er euch sagt, das tut. Oder wie Gott bei der Taufe von Jesus sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ihm sollen wir eben nachfolgen. Also hier hat einer den Willen Gottes demonstriert als Vorbild und wir können dem nachgehen. So wie Jesus selbst gesagt hat, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr so handeln sollt, wie ich an euch gehandelt habe. Das hat er nach der Fußwaschung gesagt, dass er den Jüngern diesen Sklavendienst der Fußwaschung getan hat. Oder auch in diesem Zusammenhang sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Also das wäre der Sohn, der demonstrierte Wille. Und dann kommt noch diese Dimension des Heiligen Geistes dazu, der uns hilft, den aktuellen Willen Gottes zu prüfen und zu begreifen. Es gibt ja eine Vielfalt von Situationen, Problemen, Herausforderungen, von denen die Bibel nicht spricht, weil sie in eine andere Zeit hineinspricht, weil sie nichts vom Umgang mit Atomenergie, mit Umweltverschmutzung, mit den ganzen sozialen Fragen in einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft weiß. Aber das sind Probleme, die wir heute zu bewältigen haben und wo wir genauso nach dem Willen Gottes fragen. Und da spielt der Heilige Geist eine Rolle. Von ihm sagt Jesus, wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und deswegen ist Christsein auch, wie Paulus sagt, immer wieder ein Umwandlungsprozess, ein Denkprozess. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Und dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, schreibt Paulus im Römerbrief. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns die E-Mail-Adresse erf@erf.at. Die Fortsetzung dieses Gespräches hören Sie in Kürze in unserer nächsten Podcast-Folge. Christian Veit verabschiedet sich. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.